wollte immer fliegen, ganz hoch hinaus. Durch Liebe und das Leben bedingungslos. Einfach glücklich sein und losgelöst. Sich immer wieder frei fühlen und niemals mehr allein sein. Wir sind für die Ewigkeit gemacht. Wir lassen uns nicht mehr los. Dieses Gefühl mit dir bei Tag und Nacht. Das Ding mit dir ist so groß. Wenn du willst, greif ich mit dir nach den Sternen. Wenn du willst, flieg ich mit dir zum Mond. Schwerelos mit dir, durch dich wird alles leichter. Wenn du willst, bin ich immer bei dir. Leben sollte leicht sein, einfach wunderschön. Mit dir an meiner Seite kann es so weitergehen. Wenn einfach nichts gelingt, die Welt einkracht, dann bist du immer da, mein Herz immer.